Neues. Heute mit dem Tobi. Hallo, und mit dem Marcel. Hallo, und mit Martin. Hallo. Ja, wir sind wieder da. Eine neue Woche ist fast auch schon wieder zu Ende. Und es ist die Folge 238. Ja. Ja. Ja, leider war ich ja jetzt so angeschlagen und bin es auch immer noch, dass ich diesmal nicht auf die Spielwarenmesse geschafft habe. Oh. Deswegen wird es da auch keinen Einspieler geben. Das ist, glaube ich, das erste Mal seit 1998, dass ich nicht da war. Ha. Aber naja, schade. Aber du bist nicht auf der Spielwarenmesse, dafür bist du bei uns und kannst uns einen Zahlenfakt präsentieren. Genau. 238. Ja. Uranium, also Tobi hat gesagt, ich muss Uranium sagen, so wie Aluminium. Uran 238 ist das häufigste Isotop von Uran. Mhm. Ja, spannend, oder? Ja, spannend. Also das ist nicht das, was man spalten kann. Einfach. Ja, ich glaube, das 235er ist so das am liebsten genommene Spaltbare. Hm. Und das verwendet man das in Kernreaktoren. Wieder nicht recherchiert. Was verwendet man in Kernreaktoren? Ich glaube, dass es Uran ist. Kerne. Aber zu dieser Meldung, dass Uran 238 das häufigste ist, passt ja auch ganz gut. Irgendwie haben sie jetzt die letzten Elemente in der Blups-Blaps-Reihe gefunden. Offiziell. Ja. Offiziell gefunden, und die sollen auch demnächst benannt werden. Genau. Also die so Namen hatten wie UUE und UL und so Kram. Ja, Un Septium und Un Tritium. Ach Gott, ja. Genau. Und weiß ich nicht. Lullium, was halt von der Lateinisch ist für die Zahl. So. Wenn wir schon bei Uran sind, ja dann auch wieder dazu passt, dass es Hinweise dafür gibt, dass einige Bahnabweichungen von irgendwas im Sonnensystem damit erklärt werden könnten, dass es doch noch einen neunten Planeten gibt. Genau. Der ganz weit draußen ist. Und in die andere Richtung rausfliegt. Genau. Und da habe ich mich dann gefragt, wie ist es jetzt mit Voyager? Also, wenn Voyager das Sonnensystem verlassen hat, warum hat es diesem Planeten noch nicht passiert? Ja, weil es in die andere Richtung geflogen ist. Ja. Voyager ist ja in die Richtung unserer Planeten geflogen. Das ist auf der Planeten, die wir kennen. Ja. Ach, nicht die andere Richtung, wo die anderen Planeten sind. Das ist halt vorne raus und nicht hinten raus. Und der liegt in unserem Backyard und nicht Frontyard. Ja. Also die Wissenschaft schläft nicht, das freut uns. Und deswegen können wir... Auch, wenn wir offensichtlich keine Wissenschaftler sind und deswegen hier Unsinn erzählen. Aber wir kommen ja später noch zum großen Wissenschaftsteil, glaube ich. Zumindest am Rande. Hm. Beim letzten Konsumthema. Vorher reden wir allerdings uninformiert über Gerüchte, weil die Nachrichtenlage ja eh nicht mehr hergibt. Naja, also Apple hat seine Quartalszahlen vorgestellt. Ja. Und es ist ja nur minimal mehr iPhones verkauft worden als letztes Jahr, was Grund zu großer Besorgnis ganz gibt. Ganz klar, Doom. Ja, irgendwie year over year, iPhone, Blafasel, besorgniserregend, Ausrufezeichen, Apple ist doomed. Ja, das Wachstum ist nicht mehr exponentiell. Ja. Genau. Außerdem Apple wird ja jetzt was dagegen tun, und das sind die Gerüchte, die du uns präsentieren möchtest. Ja, ich wollte noch kurz anmerken, dass Tim Cook irgendwie von irgendeinem Analysten bei diesem Quarterly Call irgendwie gefragt wurde, was er von Virtual Reality hält, und er meinte, ja, das ist ganz cool. Und da ist es im Wesentlichen die Zusammenfassung von dem, was Tim gesagt hat. Irgendwie so, es ist kein Fad, wie heißt das auf Deutsch? Keine Modeerscheinung. So, und er findet das ganz gut. Ja, was ja super traurig ist, früher konnte man ja aus so einem Satz, wenn Steve Jobs das jetzt gesagt hätte, sofort ableiten, eigentlich nichts, weil er hätte es nicht gesagt. Er hätte eigentlich gesagt, Virtual Reality ist der größte Scheiß, das braucht kein Mensch. Genau. Und dann hätte man gewusst, dass in 2 Jahren eine Virtual Reality Brille von Apple kommt. Genau. Nee, aber hier kann man in der Tat da keine Schlüsse draus ziehen. Nein. Ich denke, das höchste der Gefühle kurz- bis mittelfristig wird sein, dass man irgendwie so ein Cardboard-artiges Ding für iPhone machen könnte. Aber ob Apple das machen will, das steht, glaube ich, wieder auf einem anderen Blatt Papier. Ein Cardboard-Ding für Apple-Geräte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der neue, wie heißt das Ding von Mattel, dieser Multiview? Dieses alte Ding, wo man 3D Viewmaster. Ja, der Mattel Viewmaster wird jetzt auch geupdatet im Februar, habe ich gehört, dass man eben, dass der kompatibel wird zu Smartphones und man irgendwie 3D-Filmchen gucken kann auf diesem Gerät. Man kennt das von früher, so aus den 70ern und 80ern als Gerät, wo man reinguckt und da hinten ist so eine Bildscheibe mit kleinen Dias, dass man so durchdrehen kann. Und dann halt auch 3D-Bilder angucken. Und jetzt machen sie das mit dem Smartphone. Und der ist dann auch iPhone-kompatibel. Das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Aber ich glaube nicht, dass von Apple in Sachen VR irgendwas passiert in der nächsten Zeit. Dafür haben sie auch gerade nicht so die Processing-Power auf dem Desktop, die man da bräuchte. Apropos VR, ist die Oculus jetzt draußen? Nein. Also, man kann sie zwar vorbestellen, aber ausgeliefert wird sie noch nicht. Ah ja, okay. Das merkst du schon, wenn die draußen ist, weil dann kommt ja meine auch. Und dann. Aber du kriegst eine Bäcker. Genau, alle Bäcker kriegen umsonst eine Release Oculus als Geschenk. Das passiert ja bei Kickstarter nicht mehr häufig, dass man. Ja. Dass man tatsächlich Zeug bekommt. Ja. Aber die Facebook-Millionen und Milliarden haben sich dann offensichtlich doch gelohnt. Jo. Für die Bäcker. Gut. Kommen wir aber zur Nachrichtenlage in Gänsefüßchen, nämlich die Gerüchte um das nächste iPhone, und damit meine ich das, was im März rauskommen soll, verdichten sich. Es wird sich um ein 4-Zoll-Gerät handeln, zumindest wird es auch eine 4-Zoll-Variante geben, und das Ganze soll quasi so von der Art her ein 6C sein, sprich halt so die Budget, wie sagt man auf Deutsch? Budget von. Budget-Variante. Sparversion. Sagt man nicht Budget-Variante auch? Egal. Also die Sparversion. Die Billo-Variante sagt man auf Deutsch. Die Billo-Variante des aktuellen Sechsers. Teilweise gibt es aber auch Gerüchte, dass sie es 5SE nennen wollen für Special Edition. Ich weiß ja nicht. Also dieser 5SE-Name, den halte ich so ein bisschen für. Ich finde es interessant, dass sie jetzt sowas wie eine Produktpalette anfangen zu haben und nicht nur das neueste, größte iPhone mit oder ohne Wireless und also mit oder ohne Telefon und mit großer oder kleiner Platte. Ja, aber das haben sie ja schon ein Weilchen angefangen, dass sie eben so in Anführungszeichen Low-Cost oder vielleicht eher Mid-Cost Varianten anbieten, für die halt nicht immer jedes Jahr das Größte, Neueste, Tollste haben müssen. Und da würde das halt gut reinpassen. Vor allem, dass sie da eben jetzt auch ein 4-Zoll-Gerät nochmal anbieten, um den Markt irgendwie auch nochmal abzugrasen von Leuten, die jetzt nicht updaten wollen, weil sie kein Riesentelefon haben wollen. Mhm. Ja, mich wundert es ein bisschen, weil wie wir über iPhone 6 und 6 Plus geredet haben, da haben wir über diese geleakte interne Präsentation geredet von Apple, die sagt, es gibt nur noch zwei Ecken, wo der Markt interessant ist, und das sind die super billigen Budget-Phones und die riesengroßen Phones. Und die iPhone 5 Größe ist, ist kein Geld mehr zu holen. Und das hat total einleuchtend geklungen und hat erklärt, warum die Phones jetzt größer werden von Apple. Ja. Und jetzt bringen sie so einen Phone, der nach ihren eigenen internen Memos kein Geld bringt. Damit naja, da gibt es dann bestimmt auch wieder ein einleuchtendes Memo dazu. Wahrscheinlich. Nun ja, wir warten ab. Das Ganze soll im März rauskommen, zusammen mit einem anderen Gerät, das da heißen wird iPad Air 3. Und da kann man im Moment auch nur rätseln, was da die Specs sein werden von dem Viech. Ob sich Apple durchringt, irgendwie einem Gerät, das nicht Pro heißt, auch Apple Pencil Unterstützung zu geben beispielsweise. Das muss man alles mal abwarten. Aber es gibt auf jeden Fall Gerüchte um ein neues iPad Air. 3D Touch ist natürlich, also ich gehe mal davon aus, dass das dann auch 3D Touch bekommt. Und das ist Moment, hat das, hat für so ein großes Pad noch mehr? Nein. Nein. Interessant. Das Pro hat keinen 3D-Touch. Ja, ich hätte auch Angst, so einen großen Schirm zu bauen und dann zu sagen, drückt mal ein bisschen fester. Ich glaube, dass 3D-Touch auf einem iPad noch mehr Sinn macht als auf einem Phone. Und weil es da einfach reichere Apps gibt. Und wäre cool, wenn das das kriegt. Ich muss aber ehrlich gestehen, 3D-Touch als Funktion konnte mich bisher nicht begeistern. Ich glaube, das ist dope. Ich weiß es nicht. Ich denke da an Zeichen-Apps, sonst wie Numbers etc. Ja, aber du hast kein richtiges Feedback. Die Entwickler können kein Feedback einbauen. Na, du hast keine Haptik. Und dann drückst du und ja, du kannst tiefer drücken, aber du weißt nicht, dass du tiefer drückst. Ja, du hast nur optische. Ja, und keine oder Sound. Ja. Aber das sind halt alles so Funktionen, die man wissen muss. So, es gibt irgendwie keine Möglichkeit zu kommunizieren. Hier kann man auch tiefer drücken. Nicht discoverable. Also ich meine, sie bemühen sich ja jetzt in der nächsten Betriebssystemversion, wird es ja noch mehr Quick Actions auch geben fürs iPhone, für Quick Actions für die Standard-Apps. Das sind die du auf dem Homescreen aktivieren kannst. Wenn du Deep 3D-Pressed, ja. 3D-Touch auf ein Homescreen-Icon machst, kommen die, das sind Quick Actions. Ja, klar. Ich finde es halt erstaunlich, wie wenig ich die benutze oder brauche. Ja. Am besten ist immer noch Stoppuhr starten. Ja. Was ich halt cool fände, ist, wenn man auch Quick Actions machen könnte, ohne dass das Programm dazu startet. So, wenn ich einfach nur wenn ich sagen könnte, hier starten einen Timer und dann läuft der Timer halt einfach, ohne dass es irgendwie jetzt, dass ich interagieren muss. Oder E-Mails als gelesen markieren. Ja. Alle E-Mails. Inbox Zero. Ja. Nun ja, wir warten ab, was Tolles passieren wird mit dem iPad Air 3. Ich denke, irgendwann im Februar wird man dann auch Termine erfahren für dieses Event. Wahrscheinlich wird das wieder so Ende März oder so. Gut, dann ein Service-Hinweis für alle Apple-Käufer und Käuferinnen. Irgendwie nahezu alle Netzstecker der letzten gefühlt 12 Jahre werden ausgetauscht. Also diese Euronasen, die an jedem Ladegerät dran sind, weil die gerne abbrechen. Ach, ich dachte, weil die Stromschläge bringen können. Naja gut, das geht dann Hand in Hand. Wenn da was bricht, dann kann man sich schon auch einen Schlag fangen. Aber an sich ist das Problem, dass wohl die Stifte abbrechen, wenn man da nicht aufpasst. Und deswegen nimmt Apple die wohl alle zurück. So, und jetzt erklär mir das bitte. Also ein Produkt, was 12 Jahre auf dem Markt ist, ja, da wird jetzt entdeckt, dass die jetzt alle abbrechen? Ich weiß es nicht. Also, ich finde das höchst strange, diesen Rückruf. Mal abgesehen davon, dass das nervig ist. Aber ja, also es betrifft alle Netzstecker, die zwischen 2003 und 2015 mit Mac und bestimmten iOS-Geräten ausgeliefert wurden. Und es gibt da auf dieser Apple-Webseite, die wir verlinken, gibt es irgendwie noch so ein Identifizierungskit quasi, wo man sehen kann, ob man betroffen ist. Und mit Netzstecker meinst du, welche, die direkt in die Steckdose gehen und dann über diesen Adapter direkt ans Gerät? Genau, also diese Nasen von dem eigentlichen Ladegerät. Okay, das betrifft bei mir bloß iOS, weil bei dem anderen benutze ich die nicht. Ja. Ja, aber du kannst auch die tauschen, die du nicht benutzt. Ich habe ja irgendwie, ich hätte dann vor, quasi so einen kleinen Sack mit diesen Nasen irgendwie mir zu packen und dann zum Apple Store zu gehen. Sagen, hier habt ihr 20 Nasen, ich hätte gerne 20 neue. Juhu. Also die neuen erkennt man wohl daran, dass wenn man da reinschaut von hinten, EUR drin steht, also Euro. Ja. Ja. Statt einer Nummer oder nichts. Genau. Ja. Ja. Jo. Also kann man im Apple Store tauschen, online, oder man kann auch telefonieren. Ich bin verwirrt. Aber wie sicher ist denn das, wenn man sie nicht tauscht? Naja, das weiß man nicht so wichtig. Bei mir ist noch hier steht halt was abgebrochen. es kann in seltenen Fällen dazu kommen, dass die Stifte abbrechen und da die Gefahr eines Stromschlags besteht. Ja. Also ich hatte in den letzten 12 Jahren tatsächlich einmal den Fall, dass mir so ein Ding abgebrochen ist. Aber keine Ahnung, wie repräsentativ ich da bin. Naja, und schon 12 Jahre später kümmert sich ein Drittel, drum. Ein Drittel aller Fanboys-Hosts haben dieses Problem gehabt. Ja, Wahnsinn. Na gut. Das war halt auch so eine Steckerleiste und das Ladegerät steckte halt dann so drin und dann hat man das oben belastet und dann bricht das halt. Und dann ist der Stecker in der Leiste geblieben, der Stift. Ja. Oh. In der Leiste ist ja noch okay. Wenn der in der Wand bleibt, ist das schon wesentlich ärgerlicher. Ja. Ja. Nun gut, also alle, die da jetzt Angst haben oder zu viel Zeit, die können ihr Zeugs zum Apple Store bringen und das dort tauschen lassen. Dann habe ich noch einen historischen Vermerk quasi. Und zwar letzten Mittwoch. Ja, das war großartig. Hatte ich irgendwie den Fall, dass ich plötzlich nicht mehr vernünftig mit meinem Safari surfen konnte. Und zwar ist er zwar nicht abgestürzt bei mir, aber ich habe in die Leiste oben geklickt und konnte da nicht ordentlich reinschreiben. Ach. Und es gab keine Suggestions. Ach. Und irgendwie war alles seltsam und ich dachte, was habe ich denn jetzt für ein Plugin installiert? Was ist denn hier los? Nichts geht mehr. Safari zu, Safari wieder auf, nichts geht. Chrome benutzt und irgendwie 2 Stunden später ging Safari wieder. Es wurde laut geflucht in der Monkey Cave. Das, ja, habe ich gehört. Das Lustige war ja, ich habe, glaube ich, 5 Minuten vorher das Betriebssystem abgedatet und dachte mir, oh Gott, scheiße, sie haben mit dem neuen System Safari kaputt gemacht. Mhm. Ja, man macht dann immer so Phantomdiagnosen. Genau. Ich habe das Update, glaube ich, noch nicht gemacht, deswegen bin ich auf die Idee nicht gekommen. Was passiert ist tatsächlich, ist, dass Apple wohl über die Safari-Vorschläge, also diese Autocomplete-Vorschläge, die man ja aus dem Netz bekommt, Daten geschickt hat, die Safari derart verwirrt haben und den Cache von der, wie heißt das, Searchbar, wie auf Deutsch? Keine Ahnung. Diese Suchleiste, die intelligente, die war dann plötzlich nicht mehr so intelligent und sehr verwirrt und bei manchen ist es abgestürzt, bei manchen ging es halt einfach nicht mehr, weil es eine Exception geworfen hat. Bei mir hat sich da immer mehr Text und Text reingeschrieben. Genau, das hat so Text. Sodass sie eine Gray Bar geworden ist. Auch dazu kommen wir erst später. Also wie gesagt, das war tatsächlich ein Apple-Problem, dass da Daten kamen, die da nicht rein sollten in diese Suchbar und Ich bin froh, dass auch Apple solche peinlichen Fuck-ups macht, weil vor sowas musst du dich eigentlich als Programmierer schützen, weil nur, dass du weißt, ich bin der die Daten darüber schickt, heißt, schütz dich noch lange nicht davor, dass da trotzdem Scheiße kommt. Mhm. Und ey, wenn ich Daten von Hieben nach Drieben schicke, dann muss Drieben so ein bisschen auf die Daten gucken, ob die Müll sind und die gegebenenfalls aussortieren. Aber du musst halt immer auf die Daten gucken. Ja, du darfst nie irgendeinem übergebenen Wert trauen eigentlich. Ja. Und schon gar nicht übers Netzwerk. Ja, shame on you, Apple. Shame on you. Ich habe halt auch genug schon derartige Fehler produziert, um zu sagen, passiert. Das sage ich halt jedes Mal shame on me. Ja, genau. Das stimmt auch. Auf der anderen Seite habe ich halt noch, glaube ich, noch kein Problem erzeugt, das derart viele Leute betroffen hat. Insofern... Wir hatten mal so einen coolen Carcassonne-Crashing-Bug. Naja, aber ich glaube, es gibt doch mehr Safari-Benutzer als Carcassonne-Spieler. Also ich fand, wenn man sich so ein paar Filme reingezogen hat in seinem Leben, dann wirkte das alles sehr, okay, jetzt ist der Virus auf deinem Rechner angekommen. Ja, genau. Und da muss ich auch sagen, Kommunikation, nicht, dass Apple jemals da irgendwie toll gewesen wäre, aber ich fand das mal wieder ziemlich unmöglich. Ja. Ich denke, einfach wieder. Ja, und nee, bei mir ging es nämlich nicht einfach wieder, sondern ich musste dann Safari irgendwann neu starten, damit es wieder ging. Ja, gut, okay. Genau. Es gibt auch Leute, bei denen es wohl so nachhaltig im Cache ist, dass sie irgendwie einen Reset machen mussten von Safari. Geil. Und ja, also für die Leute, die jetzt irgendwie Tech-News gar nicht verfolgen, ist das Problem halt quasi nicht kommuniziert und wahrscheinlich suchen die erstmal die Schuld bei sich, gerade wenn sie nicht so technisch in der Materie ganz tief drinstecken. Ja, boah. Das ist immer Das ist immer ungut, finde ich. Ja. Stimmt. Ja, apropos ungut. Ganz und gar nicht ungut ist. Twitter hat sich jetzt bei mir automatisch installiert. Die Twitter-Mac-App ist ja neu. Aha. Also vor Wochen neu. Und ich habe es immer nicht Beileid. Ich hab's immer nicht installiert. Don't. Wow. Update auf das Update, was vor 2-3 Tagen rausgekommen ist, dann crasht es wenigstens nicht mehr, wenn du in deine DMs gehst. Okay, ich war noch nicht in den DMs, bis jetzt ist auch noch nicht gecrasht, bloß es ist mal wieder halb so nützlich wie vorher, das Teil. Früher waren so kleine Böbbelchen da bei den Accounts. Neue Nachrichten, neue Antworten, neue DMs. Jetzt ist ein Böbbel da, der aktiviert wird, wenn neue Nachrichten eingetroffen sind. Yay, das passiert ungefähr alle 30 Sekunden. Das ist komplett blöd und unspezifisch und langsamer geworden und erkenne ich die daran, dass sie jetzt einen blauen Seitenbar hat, der irgendwie aussieht, als wäre es kaputt? Ja, irgendwie sieht die jetzt anders aus, ja. Also das war das Feature, was mich am meisten geärgert hat, dass ich nicht mehr, weil genau dafür habe ich nämlich Twitter auf Mac benutzt, um eben zu sehen, okay, bei dem Account ist jetzt eine Direct Message gekommen und bei dem eine Antwort. Ja. Und dann da eben so als Hub hinspringen. Ich hab's auch, das ist ja eine mittlere Katastrophe. Ich hab's zum Glück noch auf einem meiner Macs in der alten Version und ich werde nicht updaten. Ich benutze halt Tweetbot auf dem Mac, deswegen ist mir das gar nicht präsent gewesen, dass das passiert ist. Aber ja, mich hatten auch alle gewarnt und deswegen habe ich es nicht von Hand gemacht, aber Apple hat dann halt irgendwann gesagt, Junge, ja. Du updatest jetzt gerade. Lustigerweise kann das natürlich auch neue Twitter-Features trotzdem nicht. So ja, ja, genau, das fand ich das Allergeilste. Das fand ich das Allerbeste dran. Ja, das hat mir so Dinge weggenommen, aber neue Features gab es dann halt teilweise nicht. Ach, die Twitter-Engineers, die sollten einfach mal eine Woche literal Hundefutter zu essen kriegen für diese Version. Das wäre, glaube ich, ja, das ist, glaube ich, ein ganz neuer Softwareentwickler. Also was ich auch gehört habe bei den DMs, die sind jetzt wieder auf 140 Zeichen beschränkt. Mhm, okay. In dieser Version, obwohl sie ja nicht wirklich mehr beschränkt sind. Aber in der Twitter von Mac-Version, also ich hab das Gefühl bei der Version, ja, das war so ein Branch, den die vor 5 Jahren gemacht haben von dem anderen Twitter und den haben sie gefunden und jetzt gepusht. Moment, Tweets sind nicht mehr zeichenbeschränkt? DMs. Ah, okay. Ja, ja. Gut. Ja. Ich dachte schon, nicht das ist auch das an die Vorübergegangen wäre. Ich musste bei dem neuen Twitter an die Apps, an die Mac OS X Apps denken, die so jetzt komplett in Cocoa neu geschrieben und totale Katastrophe waren. Mit nahezu 20 Ja, aber da hatte ich halt echt immer auch das Gefühl, das wird dann schon irgendwann wieder. Mein persönliches Gegenbeispiel ist iMovie, das ist für mich seitdem kaputt und GarageBand auch. Seit dem letzten Rewrite. Naja, gut. Naja. Gut, wir raten ab von Twitter für Mac und ich rate zu Tweetbot. Okay. Das macht, was es soll. Gut, wir raten auch dazu, One Button Travel abzudaten, weil es gibt jetzt die Apple Watch Version. Ja. Juhu. Lange angekündigt, der Hund, der nie gekommen der ist. Der Hund hat die Apple Watch Version gefressen. Genau. Ja, es hat jetzt tatsächlich geklappt nach dann doch nochmal 6 Wochen Arbeit. Mhm. Ja, dir als, woran lag's denn? Dir als Entwickler wollte ich mal die Frage stellen. Na, es lag tatsächlich an der Kommunikation, weil die muss ja immer in Sync sein mit der iPhone-App. Und irgendwie, also mein großer Fehler bei der ganzen Sache war, ich hatte so gestartet, ich habe zuerst auf der Apple Watch entwickelt. Dann dachte ich mir, ja super, läuft auf der Apple Watch, alles klasse. Jetzt mache ich die iPhone-Version und dann am Ende stöpsel ich die zusammen. Und Naivität, ich habe nicht dran gedacht, dass die ja in Sync bleiben müssen. Weil das bei so einer Geschichte total ätzend ist, wenn du dann an eine falsche Stelle springst oder auf dem einen Device weitergespielt hast oder die auch noch divergieren bei der ganzen Sache. Das heißt, das musste alles neu geschrieben werden, sodass die iPhone-App überhaupt Schnittstellen hat, auf die zugegriffen werden kann, um sie fernzusteuern. Weil die Uhr kann jetzt die iPhone-App fernsteuern und die Uhr holt sich immer die aktuellsten Daten von der iPhone-App. Das ist auch einer der Gründe. Es läuft jetzt auf dem Watch OS 2.1. Trotzdem brauchst du das iPhone für die, um weiterzuspielen. Also wenn weil es sich wenn die Daten holt. Connection habe, dann geht das Spiel auch nicht weiter. Nein, aber dann kriegst du einen sehr von AGA sehr hübsch designten Disconnected Screen. Ah. Das versucht die App nämlich auch selber rauszufinden. Entschuldigung. Gesundheit. Das versucht die App auch selber rauszufinden. Ja, und eben genau solche Fälle. Was passiert, wenn die beiden sehr, sehr weit auseinander sind? Wie oft update ich? Was mache ich, wenn ich auf dem einen Device drücke und so weiter? Also, was mir schon aufgefallen ist, und das war bei Rules ja eigentlich auch schon so, Apple Watch Apps sind für das, was sie am Ende dann sind, schon sehr aufwendig. Ja. Vor allem hast du das Problem, das hängt auch immer je nach Tageslaune und Internetverbindung ab. Es dauert halt oft auch 10 Minuten, bis das Programm installiert ist beim Testen. Ja. Das heißt, du machst eine kleine Änderung, um was zu testen, dann spielst du es auf dein Handy und dann dauert es ja noch, bis es auf die Uhr übertragen ist, bis du es wirklich auf der Uhr testen kannst. Und das verlangsamt natürlich den ganzen Prozess auch sehr. Ja. Ja. Ist eine interessante Aufgabe, aber keine triviale. ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe auch. Auf der Apple Watch. Ich denke, es ist ziemlich full-fledged, wenn man das so mit anderen Apple Watch Apps vergleicht. Und es dürfte halt auch nichts passieren, dass du irgendwo weiterspielst und dann zurückhüpfst. Das habe ich ein paar Mal so in den Anfangstagen von Lifeline gehört, dass dann die ganze Story sich reverted hat und so weiter. No. Mit der Apple Watch. Ein paar Tipps. Generell ist es so, die Apple Watch ist ein bisschen flaky. Ich weiß nicht warum und woran es liegt. Also das Betriebssystem. Das heißt, beim Installieren erstmal ein bisschen Geduld haben. Das heißt, wenn es zum ersten Mal öffnet und dann passiert nichts, nicht in Panik verfallen, sondern das Handgelenk nochmal runternehmen, nochmal hochnehmen, vielleicht auch ein bisschen warten oder auf dem iPhone die App öffnen und da was tun. Es dauert immer ein bisschen, bis die so Erstkontakt aufgenommen haben. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ja, hab ich ist mir bei anderen Apps aber auch schon aufgefallen. Ja, ja. Oder wenn es, was mir auch bei vielen Apple Watch Apps aufgefallen ist, du installierst sie und beim allerersten Mal siehst du dieses Regenbogenrad, dann stürzt sie ab. Das hat erstmal nichts zu bedeuten. Probiert man einfach nochmal öffnen und so. Also meistens so nach dem ersten Versuch, aber manchmal dauert es auch 2, 3 Versuche, bis es dann wirklich läuft auf der Uhr. Und noch ein ganz wichtiger Tipp, und ich verstehe alle, die den nicht beherzigt haben bis jetzt, weil es wirklich so hintenrum durch die Brust ins Auge und auch so kompliziert ist, bitte datet ab aufs neueste WatchOS 2.1. Ja. Denn erst ab dem neuesten WatchOS ist das Scrolling flüssig. Weil die App benutzt neue Animationen, also die neuen Animationstechniken, und bei 2.0 war es wohl so, dass während was animiert, tut sich nichts mehr sonst. Und das ist aber mit dem neuen behoben. Also es lohnt sich da auf 2.1 abzudaten. Genau. Ja, ich finde es schade, dass das so schwierig ist, diese Apple Watch abzudaten. Also ja. Vor allem, weil Apple halt auch schon zeigt, dass sie es auch anders können. Also mein Apple TV updatet vollautomatisch, ohne dass ich irgendwie drauf gucken muss. Das würde ich mir eigentlich für meine Uhr auch wünschen. Also die Uhr ist schon besonders kompliziert, weil du musst das Ladegerät dabei haben, was du ja meistens so am Nachttisch stecken hast und nie irgendwo hinnimmst. Ja, aber dann soll die halt in der Nacht updaten. Genau. Du musst es erstmal auf dem Ladegerät haben, dann muss es 50% geladen sein, dann muss das iPhone irgendwie geladen sein, dann muss es über Wi-Fi verbunden sein. Dann musst du das per Hand einstarten in der Apple Watch App und dann das Beste hoffen. Ja. Aber wo wir gerade bei ist manchmal flaky und macht seltsame Dinge waren, geht es euch auch so? Also erstmal die Frage, habt ihr Bluetooth-Kopfhörer? No. Nein. Okay, das ist natürlich dann schwierig. Weil was ich fragen wollte ist, ob ihr auch manchmal das Problem habt, dass wenn ihr an der Ampel steht, eure Bluetooth-Kopfhörer vom Empfang her schwächer werden. Und ich habe das Gefühl, Ich habe das Gefühl, irgendwas an Ampeln und gerade bei großen Kreuzungen funkt da rein. Das kann sein, Martin, dass das ist ein Sicherheitsfeature. Interessant. Du gehst an eine Kreuzung und Apple will, dass du dann nicht komplett zugedröhnt bist, sondern dich auf den Verkehr konzentrierst. Ja. Kann sein, dass es irgendwie Berliner oder ein Berlin-Ost-Problem ist, aber ich hatte das jetzt schon mehrfach und das ist immer nur an Ampeln. Ja. An Ampeln. Ja. Und es ist egal, welche Ampelphase. Ja. Ah ja, okay. Interessant. Aber beruhige dich, Martin, dieses Problem können wir ja dann Gerüchten zufolge in 2 Jahren alle oder in 1 Jahr alle mal verifizieren. Verifizieren und erfahren. Na super. Gut. Also wie gesagt, One Button Travel, jetzt auch auf der Uhr. Wer es noch nicht gespielt hat, jetzt ist die perfekte Möglichkeit, das zu tun. Es hat mir auf der Uhr, macht es mir noch mehr Spaß als auf dem Phone, weil es zugänglicher ist. Die Textleserei ist so ein bisschen, ist wenig Platz auf der Uhr. Das ist halt so. Gerade auf meiner, ich habe die kleine. Aber ich muss sagen, auf der Uhr ist es, macht es mir vom Spielen her deutlich mehr Spaß. Da muss ich auch sagen, das ist ja das Absurde. Aga und ich haben ja das Spiel am Anfang für die Uhr konzipiert. Also auch die Textmengen und wie viele Textblöcke es gibt und so weiter. Es war eigentlich alles für die Uhr. Deswegen waren auch diese langen Wartezeiten am Anfang länger. Mhm. Auf der Uhr sind die, glaube ich, gar kein Problem. Ja. Ich bin jetzt gespannt, ob die kürzeren Probleme sind auf der Uhr. Aber du kannst es immer hochnehmen und runternehmen. Was ich auch empfehlen möchte, aber wer nicht so sehr auf die Notification steht, kann sich auch die Complication installieren. Da bietet sich vor allem die mittlere in dem Modular Watchface an, weil die zeigt dann auch immer an, ob neue Nachrichten da sind. Da braucht man die App dann gar nicht dafür öffnen. Das ist natürlich auch ganz praktisch. Ja, sehr lustig fand ich da auch, so in der Entwicklung hatte ich dann Time Travel angestellt. Und dann konnte ich so in die Zukunft gucken, wann die nächste Nachricht kommt. Das habe ich jetzt aus Realismusgründen abgeschaltet, aber ja. Das ist lustig. Aber. Ja, ich weiß. Ich. Da kann man bestimmt noch schöne. Ich habe da eine andere Meinung zu dieser Designentscheidung. Ich hätte die genau anders gemacht. Du meinst, dass die Leute sich schon drauf freuen? Ich hätte es mit Time Travel, ich hätte es drin gelassen. Weil es Time Travel ist. Ja, weil dieses Spiel geht ja schon um Zeitreise. Und jetzt hast du es. Ja, oh shit, Spoiler, sorry. Da kommen wir doch gleich zum Zeitreise nächsten. Zeitreise the hard way. Ja, irgendwie hast du recht. Ja. Schlechte Überleitung zum nächsten Thema. Kaum möglich. Zeit. Genau, auch ein Spiel. Nein, auch ein Spiel ist ja Go. Schlimmste Überleitung ever. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, weil ich das irgendwie die Woche gelesen habe und das ganz interessant fand. Go war ja bisher eins der letzten Brett oder ich weiß gar nicht, ist es ein Brettspiel? Ja. Ja, also eins der letzten Spiele, so die kompetitiv gespielt werden, klassischen Brettspiele, die von Computern nicht dominiert wurden. So, also es war so, dass gerade Großmeister in Go kein Problem hatten, Computer zu besiegen. Und das hat sich jetzt wohl geändert. Schon letztes Jahr, wie jetzt gerade veröffentlicht wurde, hat irgendwie der Europameister in Go 5-mal in Folge gegen eine neue Google AI verloren, also KI verloren. Und diese künstliche Intelligenz wird jetzt im März wohl gegen den besten Go-Spieler TM antreten. Und man darf dann gespannt sein, ob das dann nochmal so einen Kasparov-Effekt gibt, dass jetzt auch Go quasi totgespielt ist. Die basiert auf neuronalen Netzwerken, oder? Die basiert sogar auf diesem Deep Learning Zeugs, also wo man auch diese Bilder. Oh Gott! Oh mein Gott! Stell dir dieses Go-Feld vor und lauter Augen. Genau. Stellt sich ganz viele Augen vor und dann wird das alles offensichtlich. Nein, also Deep Learning ist die Technologie, die sie benutzen und sie haben wohl 2 neuronale Netzwerke, die sich gegenseitig beeinflussen, nämlich eins. Ein Netzwerk guckt, wer gerade vorne liegt sozusagen, also wer bewertet die aktuelle Situation, und das andere grenzt dann den Entscheidungsraum ein und dann kommunizieren. Also es gibt ein schönes Video, wo sie da ein bisschen drüber reden und auch ein bisschen in Go einführen, haben wir verlinkt. Und ich fand es auch ganz interessant, weil so das nochmal eins dieser Events ist, wo man dann für oder gegen die künstliche Intelligenz fiebern kann. Das irgendwann können Computer auch Rules durchspielen. Ja, ja. Ich glaube, es ist nicht so schwierig. Ja. Aber da sind wir bei den Spielen gelandet. Sind wir bei den Spielen gelandet. Tatsächlich die, die man selbst konsumiert. Und wir empfehlen diese Woche ganz viel Puzzlespiele, ja. Habe ich festgestellt. Das erste ist Grey Out. Genau, nicht Grey Bar und nicht Blackout, sondern Grey Out. Grey Out von Nevin Morgan. Oder Morgan. Folgt Black Bar? Ist ein Prequel dazu? Genau. Genau. Moment, was ist jetzt das Prequel und was folgt? Grey, es folgt, also in der Release-Reihenfolge ist es nach Black Bar. In der Chronologie von der Spielewelt ist es vor Black Bar. Es ist so genau. Vor Whitewash-Story. Ist das Prequel? Wahrscheinlich. Okay, nee, also ja. Grey Out, das neue Spiel von Black Bar-Macher Nevin Morgan, das aber vor Black Bar in der gleichen Welt spielt. Mhm. Ja. Die Spielmechanik ist witzig. War für mich irgendwie persönlich witzig, weil ich manchmal so Wortfindungsprobleme habe. Ich weiß nicht genau, woher das herkommt. Das ist so auch nichts, was so schlimm wäre. Also nicht zu einem großen Grad. Aber das Spiel geht um so Aphasie, Wortfindungssatzbaustörungen. Mhm. Und du hast, das ganze Spiel findet in einem Dialog statt und du hast unten so einen Sack voll Wörter, auf die du tippen kannst, um sie auszuwählen und musst daraus einen Satz bauen, der Sinn ergibt. Und erst dann lässt sich das Spiel weiter, so wie Black Bar. Kommen wir noch dazu, da will ich nicht vorgreifen, aber Black Bar hat ja auch eine Mechanik, wo du jeden Screen lösen musst, und die Art, wie du es in Grey Out machst, ist eben einen Satz, der zum Geschriebenen passt, zu bauen. Genau. Also du hast 20 Wörter und musst daraus dann ein paar zusammenpicken, um einen Satz zu machen. Ich finde diese Idee faszinierend und verfluche das Spiel gleich dafür, dass es auf Englisch ist. Ja. Oh, jetzt habe ich gleich die Überleitung zum nächsten Thema gemacht. Aber ja, es ist einfach zu schwer für mich auf Englisch. Vor allem habe ich dann mal einen Satz gemacht, der für mich kein echter englischer Satz war. Der hat dann aber gegolten und ich habe nicht ganz verstanden, warum. Ich glaube, das lag daran, du hast immer so verschiedene Settings. Oh, ja, diesmal hast du die und die Störung und diesmal hast du die und die Störung und so weiter. Mhm. Wahrscheinlich hat es dazu gepasst, aber ja, also das Englisch war dann schon eine arge Blockade und ich würde dieses Spiel sehr gerne auf Deutsch spielen. Ich finde es auch ziemlich schwer teilweise. Es sind wirklich Screens, an denen bin ich eine Viertelstunde lang und länger gehangen, bis ich den richtigen Satz hatte. Ja, also es ist für mich auch schwieriger tatsächlich als Black Bar, weil du einfach viel, also weil ich jemand bin, der gut mit Kontext arbeiten kann, aber es schwieriger finde, aus irgendwie einem Sack Kram einen Kontext zu bauen. Und das ist halt genau die Umkehrung, die du hier hast. Also Black Bar, da vervollständigst du ja Sätze, die in denen geschwärzte Wörter vorkommen. Und hier hast du quasi den umgekehrten Fall, du hast die Wörter und musst daraus den Satz bauen. Finde ich auch schwieriger. Und ja, also aber insgesamt trotzdem ein tolles Spiel. So. Also diese richtig reine Text, also diese Art von Spielen, die nur mit dem Text als Medium interagieren, die finde ich sehr spannend. Ich muss Ich resümiere einfach mal als Erster, weil mein Resümee nicht komplett positiv ist und ich das ein bisschen schade finde, dass ich da Nevins Spiel ein bisschen madig rede. Deswegen mache ich das als Erster. Ich will es aber auch nicht sagen. Klar. Zum einen hat mich das Thema gestört. Mir ist es zu viel Torture-Porn. Also da sind in der Story ist sind Anspielungen und auch teilweise Beschreibungen von Folterszenen, was einfach ein Thema ist, das ich nicht dabei. Ja. Und zweitens finde ich, dass manchmal so ein bisschen zu sehr die Spielmechanik im Vordergrund steht. Da ist dann, okay, jetzt hast du die und die Störung, dass alle Wörter zwar phonetisch passen, aber falsch geschrieben sind. Und dann musst du halt dich durch einen Wust aus falsch geschriebenen Wörtern klicken und die Aussprache bei denen im Kopf haben. Ja. Was okay ist, aber es geht eine ganze Weile so, dass nur so, hier, jetzt bekommst du diese Spielmechanik präsentiert, jetzt bekommst du diese Spielmechanik präsentiert und in der Zeit geht die Story nicht so richtig voran. Und dieses Spiel lebt oder sollte leben von der Story für mich. Das ist ein guter Punkt, ja. Ja, ja, ich glaube, dass, also ich weiß, welche Stelle du meinst, so, und da ging es mir auch so, dass ich jetzt eigentlich gerne mehr Story gehabt hätte und da irgendwie, es irgendwie sich nicht so anfühlte, als würde ich jetzt weiterkommen. Da bin ich, glaube ich, noch nicht hingekommen, weil ich es ja nicht geschafft habe. Was ich mir gewünscht hätte, wäre ein Ticken einfacher, dafür kann ich verschiedene Antworten geben. Also da ein bisschen den kreativen Aspekt reinbringen, statt die richtige Lösung zu finden. Ja. Das wäre mir da lieber gewesen. Aber wie gesagt, also eigentlich brauche ich sowas auf Deutsch. Ja, ich glaube, das ist der Punkt, der es bei vielen sein wird. Und das ist auch eine schöne Überleitung zu dem kleinen Thema, das ich da dranhängen möchte. Wer nämlich den Vorgänger spielen will, also den Vorgänger oder geschichtlich gesehen Nachfolger. egal, ihr wisst, was ich meine. Wer Black Bar spielen möchte, der kann es jetzt auch auf Deutsch tun. Yay. Weil Nevin hat mich gefragt, ob ich nicht Deutsch übersetzen will. Und ich habe gesagt, mache ich. Und das ist alles letztes Jahr passiert schon. Und jetzt ist es draußen. Und man kann das Ganze jetzt auf Deutsch spielen. Und das ist großartig, weil auch Black Bar war mir schon zu schwer. Habe ich deswegen nie zu Ende gespielt. Black Bar geht noch nicht. Ich bin mal gespannt, ob dir meine deutsche Übersetzung dann leichter vorkommt. Da bin ich auch gespannt. Nur um es nochmal allen ins Gedächtnis zu rufen, Black Bar ist wird erzählt in einer Reihe von Briefen, die von einem Zensor teilweise geschwärzt sind. Und die Spielmechanik besteht daran, dass du in die geschwärzten Bereiche die rauszensierten Wörter reintippen musst. Genau. Und das hat mir sehr gefallen, das hat Spaß gemacht. Das Setting war so ein bisschen gruselig dystopisch, also passend zu dem Zensier-Thema, Briefe zensieren. Ja. Und die Kurve ist auch schön, also die Rätsel werden immer schwieriger und werden am Ende so komplett abstrus und übel. Mhm. Aber ich fand es nie zu schwer. Es ist lustig, also enjoyable, ne? Es macht Spaß. Und bei Greyout auch zu beherzigen, man kann Nevin auch gerne fragen nach Tipps und er gibt die Tipps auch immer auf so eine nette Art, die so selbst ein Rätsel sind. So, guck mal in so ein bisschen wie die The Room Tipps ist Nevin da. Ja. Um nochmal kurz auf die deutsche Blackbird-Übersetzung zurückzukommen, ich wollte noch darauf hinweisen, dass es sich um eine deutsch-deutsche Übersetzung handelt und nicht um eine österreichisch-deutsch- oder schweizerdeutsch-Übersetzung. Das macht nämlich in der Tat einen Unterschied. Weil ich hatte jetzt gerade auf Twitter den Fall, dass Deutsche und Österreicher da unterschiedliche Wörter verwenden, die so ähnlich klingen, aber nicht gleich lang sind. Und ist auch das Bundesland wichtig? Nein, das Bundesland ist unwichtig, glaube ich. Auch wenn mein Sprachduktus... Es gibt keine Pfannkuchen. Es gibt keine Pfannkuchen, das ist soweit korrekt. wenn dann wäre es egal, welches Süßgebäck man sich darunter vorstellt. Okay. Mein Sprachduktus ist ja eher so süddeutsch, zumindest an manchen Ecken. Das kann sein, dass das irgendwo durchscheint, aber ich glaube nicht, dass es für die Lösung relevant ist. Wenn jeder Brief mit Grüß Gott anfängt, mit Servus. Habe ich auch. Nein, so schlimm ist es nicht. Gut. Ja, Black Bar. Meinerseits eine Empfehlung, ist eins meiner Lieblingsspiele tatsächlich auf iOS und deswegen habe ich mir auch das gegönnt, da dran ein bisschen mitzuwerkeln. Jetzt kommen wir aber zum letzten Thema der Sendung. Und das wir 7 Jahre lang vorbereitet haben. Dass wir, ja, im Prinzip seit Marcel bei den Fanboys ist. Dieser Hund hat lange auf sich warten lassen. Ja, The Witness. Zum Einstieg ist es sehr, sehr lustig, sich mal auf The Witness Net, also the-witness.net zu tummeln und so in den Blog-Einträgen mal ein bisschen in der Zeit zurückzureisen. Ja. Dann kommt man, glaube ich, so 2011 an, wo Jonathan Blow sagt, dass er schon ganz guter Hoffnung ist, dass es 2012 rauskommt. Und eigentlich, ja, so, das ist soweit fertig. Und der George R. R. Martin, also, das Spiele-Design. Dadurch, dass das Blog tatsächlich jetzt jahrelang gepflegt wurde, ist es sehr amüsant. Achtung, es gibt da auch ein paar mildere Spoiler. Also vielleicht erstmal reinschauen ins Spiel. Ja. Ja, und dann, wie weit habt ihr denn gespielt? Jeweils. Tobi, ich habe kein The Witness-kompatibles Gerät. Ah, von dem her, okay. Ich habe gar nicht gespielt. Aber spoilert mich ruhig, das ist, glaube ich, falls ihr spoilern möchtet jetzt heute, das ist, glaube ich, kein Spiel, das ich in naher Zukunft zocken werden. Mir ging das mit Oxenfree? Ich glaube Oxenfree so. Da hatte ich kein kompatibles Gerät. Hm. Oxenfree war einfach, also ich habe jemanden beim Twitch, im Twitch-Stream zugeguckt, wie er Oxenfree gespielt hat. Und das hat mich so abgeturnt. Ah, okay. Weil ich irgendwie die Protagonisten so unsympathisch fand. So. Ja, aber das sind halt alles so Teenager und als Teenager ist man halt so ein bisschen scheiße. Ja. Ich glaube, wir waren alle als Teenager so ein bisschen scheiße, aber es sind halt irgendwie alle sind halt Teenager und alle sind ein bisschen scheiße und das hat mich irgendwie nicht das hat mich nicht in die Welt reingezogen. Egal. Nicht, da sollten wir aber jetzt vielleicht sagen kurz, The Witness ist erschienen für PS4 und Steam PC. Genau. Das heißt, die iOS-Version ist angekündigt. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass wir nicht wissen, wie viel die dann kosten wird. Und ob die 2016 noch kommt. Ich nehme fast sogar an, das kam mir so heute auf dem Weg hierher, dass das einer der Gründe ist, warum sie später kommt. Damit man sie halt überhaupt billiger pricen kann. Und die erste Welle dann vorbei ist. Interessant. Ja, ich tippe mir gerade auf die Nase, das hört man so nicht, aber interessant. Who knows? Das ist vielleicht eine Komponente. Ach, who knows? Oh, wie arm, wie schlimm, naja. Egal. Das ist bestimmt eine Komponente. Die andere Komponente wird aber auch schon sein, dass die Engine für iOS einfach noch nicht fertig ist, glaube ich. Klar. Wobei da auch ein Blog-Eintrag von vor 5 Jahren ist, wo sie es zum ersten Mal aufs iPad gebracht haben. Naja, gut. Dünnes Eis, Marcel. Ja, Marcel, du wolltest mir noch erzählen, wie weit du schon gespielt hast. Das kann man ja bei dem Spiel nicht sagen. Ja, also was du könntest mir einerseits jetzt sagen, wie viele Panels du schon gelöst hast. Das gegeben mir so ein 40. Wie viel? 148. Okay. Wie viele Laser? Ist das viel oder wenig? 3, aber der eine schaut irgendwie in die falsche Richtung. Okay. Das ist nicht viel. Ja. Ich muss dann eine kleine Anekdote dazu erzählen. Also ich schwärme ja seit Ewigkeiten für Witness und dann habe ich Aga diese PS4 gekauft wegen Fallout. Mhm. Und dann stand die jetzt praktisch hier rum. Ich war ja auch krank in der Woche und ich muss jetzt dieses Spiel runterladen und Aga hat es natürlich mitgekriegt, dass ich immer wieder davon rede und so. Und dann hat sie gesagt, ich will das mir aber mit angucken und dann habe ich es aufgemacht und angeguckt und nach 5 Minuten hat sie gesagt, du spielst das nicht ohne mich. Damn. Was ich großartig fand, weil ich finde es großartig, dass wir jetzt mal wirklich ein Spiel haben, was wir so zusammenspielen können. Und das ist wie bei diesen Adventure Games aus den 90er Jahren, das geht auch gut zu zweit. Man kann es auch super alleine spielen. Was ich auch empfehlen kann, ist die Dom'sche Starseed Pilgrim Methode. Zwei Leute oder mehr Leute spielen es gleichzeitig. Man trifft sich dann immer einen Tag später in der Arbeit und redet drüber, was man rausgefunden hat. Oder hier habe ich ein Problem. Wobei das vielleicht auch gar nicht so nötig ist. Sondern man kann, glaube ich, sehr, sehr viel auf dieser Insel rumrennen, ohne zu sagen, jetzt weiß ich gar nichts mehr, was ich tun kann. Ja. Ja. Bist du schon an dem Punkt? Nee, ich hab's durch. Ach, du bist durch? Ja. Okay, also ja, das ist auch vielleicht der Grund, warum wir jetzt erst bei 148 Rätseln sind, weil wir haben jetzt immer abends halt so 2 Stunden gespielt. Nee, ich habe jetzt irgendwie Dienstag bis Donnerstag so jeweils, weiß nicht, 3-4 Stunden investiert und ich kam relativ zügig durch. Vielleicht war es auch ein bisschen mehr, keine Ahnung. Das klingt jetzt nach, du bist so minimal durch. Nein, also ich habe ich habe noch einen Bonusbereich gefunden tatsächlich, wo ich noch viel zu tun habe. So, aber ich habe alle Achievements außer eins. Und irgendwie es gibt ja auch dieses berüchtigte Panels. Eine Rätsel, was wo Jonathan Blow gesagt hat, das werden vielleicht 2 oder 3 Leute überhaupt lösen. Darauf bist du noch nicht gestoßen, oder? Nee, also ich glaube nicht. Ich will nicht spoilern, aber es gibt am Ende quasi noch einen Bereich, den man da öffnen kann. Und da gibt's dann nochmal, also ich verrate ja nichts Neues, wenn ich sage, es gibt eine Trophy, die man nur bekommt, wenn man eine sogenannte Challenge löst. Und das ist dieser Bonusbereich, den man zum Schluss. Okay, du erzählst gerade von böhmischen Dörfern für mich. Ja. Was eine Challenge und eine Trophy. Nein, Trophy sind die Achievements auf PS4. Genau. Die es ja nur deswegen gibt, weil du das Spiel nicht veröffentlichen darfst auf PS4, wenn du nicht so viele Achievements hast. Deswegen gibt es auf Steam nicht so viele, hat Jonathan Blow gesagt. Du hast also PS4 gespielt. Ich habe PS4 gespielt, ja. Ich wollte jetzt irgendwas sagen und dann ist mir was anderes eingefallen, nämlich genau, das, was ich jedes Mal und bei jedem Spiel frage, was du durchgespielt hast, Martin, ja. Wie hat dir das Ende gefallen? Befriedigend, unbefriedigend, indifferent? Also unbefriedigend ist, glaube ich, ganz grundsätzlich, also es ist irgendwie eine Mischung aus allem. So, ich weiß nicht, wie viel ich dazu sagen kann, ohne dich jetzt zu spoilern. Okay. Aber dieses ganze Spiel ist für mich eine Manifestation dessen, was in Jonathan Blows Kopf passiert. Er ist halt unglaublich fasziniert von Zen und er ist so ein leichter japanophiler Nerd und ist ein sehr analytischer Mensch, der wenig Emotionen zumindest nach außen dringen lässt, glaube ich, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und das spiegelt sich in diesem Spiel komplett wider, meines Erachtens, und halt auch im Ende. Also gerade das Ende ist für mich halt irgendwie, ich glaube, ich spoilere nichts, wenn ich sage, dass das Ende, dass nicht viel passiert am Ende. Was interessant ist, weil er hat einen Podcast gemacht, den ich jetzt nachgehört habe, bei Brainy Gamer Podcast. Das ist ewig lang her, Folge 5C ist das oder 5.3 ist das. Der Podcast hat auch lange nichts mehr gebracht, aber das habe ich auf dem Blog gefunden. Da sagt er ist ausgegangen von so einem Moment der Epiphany und hat dann das Spiel drum gebastelt. Deswegen hatte ich jetzt erwartet, dass da was sehr Befriedigendes, Erkenntnistechnisches noch passiert am Ende des Spiels. Nein. Also die Erkenntnis ist, der Steingarten oder das Mandala ist quasi wieder weggeblasen und du kannst das Mandala neu malen. So, das ist so die Essenz dessen, was passiert. Es gibt keinen Story-Reveal oder sonstig irgendwie. Das hatte ich nicht erwartet. Dahingehend was. Und es gibt auch kein letztes Rätsel, das dir so irgendwie eine Epiphanie im Sinne von jetzt fühle ich mich intelligent oder jetzt habe ich alles verstanden gibt. Es ist einfach nur so ein ja, das jetzt ist es zu Ende Ding. So, es ist, ich glaube halt, dass dieses Gefühl der Epiphanie, ich habe da einen anderen Vortrag auch zugesehen von Blow, dass er einfangen will, ist, glaube ich, einfach so dieses Gefühl, dass man eine Kompetenz erwirbt, Rätsel zu lösen. So, und das hast du halt im Laufe des Spiels, aber nicht unbedingt am Ende. Aha. Also auch am Ende, aber das zieht sich halt durchs ganze Spiel. Also ich habe ja im Vorfeld nochmal Starseed Pilgrim durchgespielt. Du hast ja gesagt, du mochtest es nicht so sehr, aber ich finde, die sind sehr stark verwandt, die beiden Spiele. Das Ende von Starseed Pilgrim hat mich beim ersten Mal, fand ich das sehr befriedigend, jetzt beim zweiten Mal fand ich es strange ein bisschen, aber es ist irgendwie in sich schlüssig. Ich weiß Erzähl doch mal deine Eindrücke von dem, was du bisher gespielt hast. Das würde genau mich interessieren. Genau, fangen wir mal vom weniger spoilerischen zum spoilerigeren an. Also das System funktioniert für mich super. Für mich ist es wie Mathematik lernen. Und dann lerne ich halt, okay, hier hast du deine Integration über deine Kurven und dann machst du plötzlich in Algebra Gleichungen mit mehreren Unbekannten und dann kommt Vektoren und dann merkst du, okay, Vektoren haben ja irgendwie auch was mit der Geometrie zu tun, die zwei Achsen hat und da kann ich dann diese Zusammenhänge zu erkennen, das waren für mich auch in der Mathematik immer so die Epiphany-Momente. Und genauso fühlt sich das für mich an. Ich lerne da ein Regelsystem. Was mich unglaublich gestört hat, war dieser Schatten, weil der so beschissen aussieht. Erzähl doch mal über das Gameplay so ein bisschen. Ja. Ich habe noch gar kein Bild im Kopf. Okay, sorry. Also du bist auf einer Insel wie bei Myst. Ja. Optisch oder gefühlt. Latscht da rum und es stehen überall Panels rum. Auf einem Panel gibt es immer, das ist meistens ein Raster, meistens quadratisches Raster, so wie ein Schachbrett. Und dann gibt es einen Kreis beim Panel und so einen kleinen Halbkreis. Der Kreis ist der Start, der Halbkreis ist das Ende. Und du musst über dieses Schachbrett eine Linie zeichnen vom Start bis zum Ende. Am Anfang ist es nur das und später kommen da immer mehr Regeln hinzu, dass gewisse Linien gültig sind und gewisse andere Linien nicht gültig sind. Es kommen halt Symbole dazu und bei anderen Rätseln ist es dann teilweise auch so, dass je nachdem, welches Themengebiet du hast, Einflüsse von der Außenwelt irgendwie mit berücksichtigt werden und so zum Beispiel. Ja. Genau, also es lohnt sich auch überall eigentlich auf dieser Insel rumzugucken und auf eine schönere Art und Weise als bei Myst. Bei Myst ist es so, ich gucke da rum, weil ich das Pixel suche, was ich anklicken kann. Noch viel schlimmer bei den früheren Text-Adventures. Und bei dem Spiel ist es, ich gucke auf der Insel rum, weil ich Erkenntnisse sammeln möchte. Es gibt lustigerweise einen kleinen Aspekt von Pixel-Hunting. Ist kein Pixel-Hunting, sondern was anderes. Aber den fand ich großartig, der hat mich auch, wow, ah, krass, ich habe was entdeckt. Im Gegensatz zu, also da habe ich was entdeckt, was ich nicht erwartet hatte und sowas mag ich natürlich super gerne. Also du sprichst jetzt über die Sachen, die man quasi in der Umwelt, die Secrets, die man finden kann. Genau, die meinte ich, als ich da das erste gefunden hatte, habe ich gedacht, hey, oh, krass. Es ist so, dass später halt auch noch Rätsel teilweise diese Mechanik des Pixel-Huntings, wie du es gerade nennst, adaptieren, was ich dann so ein bisschen anstrengend fand. Ja, also weiter so mit den generellen Beobachtungen. Die Steuerung finde ich manchmal, ja, geht so. Also, dass ich irgendwo reinlaufe oder so und das ist halt nicht so super. Es muss, du kannst nicht springen oder so, du kannst da bloß rumlatschen. Was ich, und das geht Aga auch so, was ich ein Riesenproblem halte, ist Motion Sickness bei dem Spiel. Das liegt irgendwie an der Kameralinse oder so. Man hat so das Gefühl, dass die Sachen, also wir beide, also Aga und ich hatten das Gefühl, die Sachen sind zu nah dran an einem. Also das Field of View ist wahrscheinlich nicht weit genug. Ja, genau. Also sehr bedrückend beengt ist es immer. Ich denke, das ist natürlich dafür gemacht, dass du dich immer auf die eine Sache konzentrierst und nicht den ganzen Rest außen auch wahrnimmst. Aber das führt bei uns beiden sehr schnell dazu, dass es uns eher übel ist. Ja. Eine Sache, die ich bei Journey zum Beispiel nie hatte. Ja, also ich habe damit leider grundsätzlich keine Probleme mit Übelkeit beim Spielen, aber ich kann das nachvollziehen und ich glaube, es ist auch schon so, dass sie angekündigt haben, dass sie da einen Fix für machen wollen. Ja, also das ist erstaunlich und die Grafik fand ich vom Gefühl her nicht so toll, wie ich sie auf den Screenshots immer fand. Eine Sache, die mir ja auch bei That Dragon Cancer so ging, wo ich die Screenshots wesentlich, also ich finde, animiert funktioniert sie nicht ganz so toll. Aber immer, wenn ich stehen bleibe, denke ich, oh, das ist aber ein schönes Bild. Wenn ich latsche, nicht so krass geil, wie ich gedacht hätte. Huh. Also da gefällt mir Journey immer noch besser. Ansonsten, so wie man von Rätsel zu Rätsel geleitet wird und so, finde ich großartig, wie diese Bereiche auf der Insel, also die Insel ist in sehr markante Landmarken eingeteilt. Sehr, sehr schön, wie die auch ineinander übergehen und so weiter. Gefällt mir sehr gut. Manchmal läufst du einfach bloß geradeaus und streifst so, eine Erkenntnis streift rechts an dir vorbei von einem Rätsel. Also auch sehr unterschiedliche Rätsel. Es gibt allerdings so Rätselcluster, wo du dann anfängst, eine Sache lernst, das wird durchexerziert, von vorne bis hinten. Ja. Also es gibt ja diese 11 Laser auf der Insel und quasi jedes Themengebiet um einen Laser rum ist so ein Komplex von zusammengehörigen Mechaniken. Ja, und da fand ich die fand ich manchmal zu lang und zu, jetzt noch eins und noch eins. Und ich fand nicht, dass bei jedem Panel wieder so viel neue Erkenntnis dazu gekommen ist, dass ich das gerne gemacht habe. Ja. Ja, das sehe ich ganz genauso. Also da hätte er echt die Hälfte sparen können bei den meisten, fand ich. Also bei denen, die ich gespielt habe. Vor allem, wenn es dann in diese Pen-and-Paper-Rollenspiel-Sachen, also Pen-and-Paper geht, das fand ich auch sehr blöd, dass ich mir Sachen aufschreiben muss. Ja, das ist also die Sachen, wo man sich irgendwas, wo man irgendeine Form sieht, die man dann blind nachzeichnen muss sozusagen, die fand ich auch die anstrengendsten. Weil das hat halt nichts mit irgendwie was Verstehen zu tun, sondern es ist reine Reproduktion und das passt halt irgendwie auch nicht zum Rest, finde ich. Ja, ja. Also ich hatte tatsächlich erwartet, ich kann einfach rumlatschen und allein durch meine Erkenntnisse die Sachen lösen. Und es ist halt, ja, schon sehr, sehr häufig, dass man sich mal eine Notiz machen möchte oder ein Foto vom Bildschirm, weil du dir ins Kurzzeitgedächtnis eben merken musst, wie ging jetzt die Linie. Ja. Ja, also gerade in diesen Bereichen hatte ich das Gefühl, es waren 10-25% überflüssige Rätsel oder vielleicht sogar mehr. Ja, da bin ich bei dir. Ja. Was mich total verwundert hat, weil Jonathan Blow ja auch immer gesagt hat, nee, wenn es scheiße oder wenn es nicht nötig ist, dann kürze ich das raus. Es ist halt die Frage, inwieweit er da noch das Gefühl für hat, was nötig ist und was nicht. So. Ich glaube, er persönlich kann es ja eh nicht haben. Ja. Und vielleicht gibt's auch viele Leute, die das brauchen. Das weiß ich nicht. Ja, also um sich aufs nächste Puzzle wieder vorzubereiten. Ja, oder es ist halt auch einfach so ein Ding, dass man sagen kann, hier, das ist jetzt 100 Stunden lang das Spiel. Das würde er nicht machen. Naja, aber das. Wenn es das einzige Argument ist, würde er es nicht machen. Ja, ich weiß nicht. Ja. Was mir so ein bisschen gleich am Anfang, was mich zum Stolpern gebracht hat, gleich am Anfang, da gibt's dieses Tutorial, wo man weiße und schwarze Vierecke lernt, wie die funktionieren. Und ich habe halt tatsächlich ich habe dieses Tutorial durchgemacht und habe eine falsche Regel gelernt. Ach. So, weil du kannst mit der falschen Regel, die ich angewendet habe, kannst du da durchs Tutorial, nämlich, dass du immer zwischen einem schwarzen und einem weißen durchfährst. Ja. Und wenn du das aus Versehen richtig machst, in Anführungszeichen, dann kommst du durchs ganze Tutorial durch und hast diese Regel gelernt. Sie hat aber nichts mit der eigentlichen Regel zu tun. Und dann kommst du halt irgendwo an ein tatsächliches Rätsel, das halt nicht mehr Teil dieses Tutorial-Panels ist sozusagen. Und plötzlich geht's nicht. Und das ist super frustrierend. Aha. Und das fand ich halt so eine Enttäuschung dahingehend, dass dieses Tutorial nicht so optimiert ist, dass es keine Ambivalenz hat. Ja. Ja. Also ich fand es sehr, sehr spannend, weil an einer anderen Stelle, die ich gestern mit Anna gespielt habe, da hast du diese dreizackigen Sterne gelernt, also ja, ich weiß nicht, wie die heißen. Ich nenne es das Andu-Symbol. Okay, jetzt sind wir ins Spoiler-Territorium übergegangen. Ja. So. Ich habe das jetzt bewusst nicht gesagt. Ich hatte immer Bombe dazu gesagt. Aber gut. Da war dann so eine Frage, also es gab grüne und rote Vierecke noch dazu. Mhm. Und wir haben immer eine bestimmte Sache mit den roten gemacht. Das hat auch immer geklappt. Ja. Und irgendwann kam so der Punkt, geht das mit den grünen vielleicht auch? und die Panels waren aber nicht so angelegt, dass ich das mit den grünen ausprobiere. Und irgendwann kam dann tatsächlich dieses eine Panel, wo ich dann switchen musste, das mit den grünen machen und es ging. Und das fand ich ganz toll. Okay, ja, da hat es gemacht. Also diese Denkweise, die Panels so zu gestalten, dass alles abgedeckt ist, das kenne ich vom Spielregelschreiben für Brettspiele. Genau. Wenn du die Beispiele aussuchst, dann suchst du das Beispiel aus, was alle Sonderfälle mit abdeckt. Genau. Und du suchst extra eins aus, was nicht super trivial ist, weil super triviale Beispiele lassen zu viel andere Möglichkeiten zu. Exakt. Ja. Und das war halt irgendwie so für mich ein kleiner Vertrauensverlust, gleich am Anfang so zu sehen, hier Mist, ich kann mich nicht immer hundertprozentig auf die Regeln verlassen, die ich mir erarbeite. Gegebenenfalls sind die einfach falsch. Ja. Und aber danach hatte ich auch so diese Phase, wo ich überall rumgelaufen bin und alles mal so ein bisschen angepuzzelt habe und irgendwie so das Gefühl hatte von die Welt ist meine the world is my oyster, so, also die Welt ist mein Füllhorn sozusagen. Ich finde hier überall was, wo ich noch ein bisschen dran rumpuzzeln kann, und wenn ich hier nicht weiterkomme, dann gehe ich halt dahin. Dann setzte aber halt dieses und jetzt habe ich drei Laser und jetzt will ich aber alle Laser aktivieren und schlage mir den Kopf an den Rätseln ein, wo ich nicht gleich weiterkomme. Mhm. Und da kommst du halt dann so in eine Frustrationsschleife rein. Ja. Also finde ich. Mhm. Weil ich bin halt dann irgendwie so, habe halt dann versucht, die Laser zu aktivieren und habe einen nach dem anderen auch aktiviert bekommen. Aber es war halt immer ein, zwei Rätsel bei jedem Laser, wo ich halt wirklich über Minuten, wenn nicht, Stunden nicht, aber fast eine Stunde irgendwie rumgemacht habe und überlegt habe, wie ich hier diese Regel richtig anwenden kann. Nur um eben danach als einzige Belohnung ein neues Rätsel zu bekommen. Ja, also da hat das Problem für mich und für meine Persönlichkeitsstruktur einfach ein Problem mit Belohnung. So, es reicht mir nicht, als Belohnung für ein gelöstes Rätsel ein neues Rätsel zu bekommen. Ja. Also da habe ich den großen Vorteil mit Anna zusammen, schauen halt vier Augen drauf. Und wie oft dann eine Bemerkung von ihr kam, wo ich dann gedacht habe, ja, natürlich, aber selber wäre ich da niemals drauf gekommen. Das oder auch andersrum. Punkt, ja. Andersrum ist es auch oft passiert. Also ich weiß nicht, wie lange wir gebraucht hätten für die Sachen. Weil es halt oft auch so ist, wo ich dann vor einem Rätsel stand und dachte, das kann ich jetzt noch nicht lösen. Hier. Mit den Informationen, die ich habe. Das war oft falsch. Ich habe das so internalisiert, weil Jonathan Blow ja das hat er schon bei Braid gemacht. So, dass den Spieler erstmal darauf hinweisen, du kannst dieses Rätsel noch nicht lösen, geh doch erstmal weiter. Ja. Also ihn darauf vorbereiten, was ja relativ ungewöhnlich ist für Computerspiele, auch mal ein Rätsel hier stehen zu lassen. Aber es hat sich oft rausgestellt, müsste ich gar nicht. Ja, den Fall hatte ich auch mehrfach. Und dann kam halt doch die Erkenntnis. Ich weiß es nicht. Wir sind noch nicht durch mit der Insel. Ich hoffe halt, dass diese mangelnde Linearität ein bisschen das aufhängt, dass ich dann woanders weitermachen kann. Aber ja. Nee, es gibt halt den Flaschenhals, der Laser. Ja. Und du musst halt irgendwie alle Laser aktivieren. Ich glaube, das ist kein großer Spoiler, weil das wird aus dem Spiel sehr schnell ersichtlich, ja. Dass du eben dann den Endgame-Content sozusagen, dass du da rankommst. Und nun ja, das ist dann, da ist eben so der Punkt, wo du dann nicht mehr woanders hinwechseln kannst, weil du hast jetzt nur noch zwei Laser und du hängst bei beiden. Ja. Ja, da hilft es halt oft einfach, ins Bett zu wechseln. Also eine Nacht drüber schlafen. Ja, das und stimmt. Ja, also dafür hast du dir ja offensichtlich nicht die Zeit nehmen wollen, sondern lieber den Kopf weiter gegen die Wand geschlagen, kann ich super verstehen. Ja. Aber das hilft bestimmt. Das hilft bestimmt, ja. Und ich glaube, wenn man da die Geduld für hat, dieses Spiel über Wochen, also Tage und Wochen hinweg zu spielen, dann ist es, glaube ich, die bessere Alternative. Ich habe ehrlich gesagt, mich hätte das nicht motiviert, irgendwie jeden Tag nur so ein bisschen zu spielen. Da hätte ich es dann irgendwann sein lassen. Ja, und das ist jetzt gerade das Tolle mit Aga zusammen, dadurch, dass wir nicht oft gemeinsam Zeit haben. Hm. So dieses immer wieder ein bisschen und dann spielst du die Stelle weiter, hast dich aber irgendwann anders woanders umgesehen und da kommt dir plötzlich die Erkenntnis an einer ganz anderen Stelle, wo du nicht bist. Mhm. Ach, das hätte ich ja noch probieren können. Ja. Und das finde ich ganz cool. Ja. Aber ich muss sagen, ganz unabhängig davon, es ist halt, man muss sich bei dem Spiel, glaube ich, von Anfang an bewusst sein, dass der Weg das Ziel ist. So. Also es ist halt irgendwie nichts, wo man auf eine Story-Auflösung hinspielt oder auf ein großes Finale oder irgendwas derartiges. Es ist, wenn man an dem Prozess des Rätsellösens keinen Spaß hat, dann ist es nicht das Spiel für einen. Also ich glaube ja nicht, dass ich das ausschließen muss. Ich befürchte, dass es auch so ist, dass es in dem Spiel nicht drin ist. Ich finde es schade, weil du kannst durchaus, also sowohl spielmechanisch dann nochmal einen Klopper bringen oder auch storytechnisch nochmal einen Klopper bringen. Ja. Ja, dass das so außen vor ist, finde ich schade, aber man wird ein bisschen vorbereitet, finde ich, dadurch, wie die Welt ist. Also die fühlt sich schon währenddessen so an. Sie fühlt sich an, als wären da Eisbären irgendwo, ja. Und man weiß nicht, warum Eisbären da sind. Ich möchte nicht aufgeregt sagen, aber enttäuscht, würde ich sagen. Was mich fürchterlich enttäuscht hat, waren die Filmchen und die Audioschnipsel, die ich bislang gefunden habe. Ja. Die haben mich so null interessiert. Das war schlimmer als bei The Room. Das ist halt vor allem auch, also das ist ein weiteres Beispiel für diese These von The Witness, ist einfach ein Spiel, in denen Dinge drin sind, die Jonathan Blow toll findet. So. Die jenseits dessen von Jonathan Blow findet das gut, hat das alles nichts gemein. So. Ja. Weil dann kommen da halt irgendwelche Videoschnipsel von der BBC oder irgendwelchen Zen-Workshops. Und ja, man kann da schon irgendwie reininterpretieren, was das jetzt bedeuten soll. Aber ehrlich gesagt, ich habe da keine rote Linie gefunden. Und ich weiß nicht, habt ihr dieses Easter Egg Video schon gesehen? Nein. Es ist so, wenn man ein neues Spiel anfängt und nicht zu dem Tor rausgeht, sondern was anderes macht, dann gibt es quasi ein alternatives Ende, das daraus besteht, dass ein Raum aufgeht, eine Tür erscheint und man kann in diesem Raum, kann man sich sozusagen die Credits anhören. Das sind dann so Audio-Notizen mit Credits. Und ganz am Schluss ist ein total absurdes Video, das, glaube ich, 10 Minuten dauert und richtig wirklich absurd ist. Und ich verstehe nicht, was es soll. Also das müsst ihr mal dann mit euch vereinbaren, ob ihr euch da spoilern wollt oder ob ihr das selbst angucken wollt. Aber dieses Video ist ein weiteres Artefakt, dass ich nicht integriert bekomme in eine kohärente Story, die dieses Spiel mir erzählt. Ja, und das ist so schade, weil dieses Spiel, diese Insel hat ja eine Geschichte. Ja. Und da ein bisschen über die Geschichte zu erfahren, das hätte mir schon Spaß gemacht. Das erinnert mich an. Und hätte auch gar nicht über die Audionachrichten sein müssen, sondern hätte auch durch Zeichnungen oder was weiß ich sein können. Das erinnert mich an meinen ersten Gedanken, den ich hatte, wie ihr von der Erleuchtung, Erkenntnis, Epiphanie geredet habt. Das sind nochmal zwei Paar Schuhe, sowas zu haben und sowas zu transportieren. Weil wenn ich mir Momente anschaue, wo ich irgendwelche großen Erkenntnisse hatte und danach die Welt plötzlich anders ausgesehen habe, mit einem Jahr Abstand wirkt sowas total banal. Und ich bin mir sicher, dass es mit einem anderen Blickwinkel genauso banal oder komplett unverständlich ist. Also es kann schon sein, dass da eine Riesenerleuchtung drin war für Jonathan Blow. Die Frage ist, ist es für jemand anderen außer Jonathan Blow auch eine? Ja. Also ich muss sagen, zum Beispiel bei Journey hat für mich das sehr gut funktioniert. Diese Tafeln, die im Spiel sind, die sind sehr kryptisch. Aber sie erzählen irgendwie sie deuten eine Hintergrundgeschichte mehr über diese Welt an, was die ganzen Zusammenhänge dieser Journey sind und was da überhaupt passiert ist. Das war für mich sehr, sehr reichhaltig. Das war so, es war vage, aber ich konnte mir irgendwie vorstellen, okay, was war hier früher? Wie kann ich diese Welt einordnen und so weiter? Hast du da so konkreten Inhalt noch rausgelesen oder war das mehr so, so wird wohl eine Zivilisation das beschrieben haben, was ich auch gerade durchmache? Also ich finde, das war so ein bisschen Backstory. Also warum, was war diese kaputte Welt, in der ich mich jetzt bewege, vorher? Auf so eine abstrakte Art und Weise, ja. Ja, und das hat gereicht, völlig. So, und sowas hätte ich mir bei The Witness auch gewünscht, aber als ich dann die ersten Aufnahmen angemacht habe und dann haben irgendwelche Leute über irgendwas erzählt, was echt anstrengend zu folgen war und eigentlich wollte ich weiterspielen und das hat überhaupt nicht bei mir funktioniert. Was meine große Frage ist, und vielleicht kannst du ja für eine Epiphanie bei mir sorgen, Marcel, warum heißt dieses Spiel The Witness? Ja, ich dachte, dass das der Gag ist, der am Ende rauskommt. Also ich bin der Beobachter. Ich bin... Also ich habe es doch gespielt, ich weiß es nicht. Okay. Das zieht mich jetzt ein bisschen runter, weil ich muss sagen, ich finde das Spiel unglaublich großartig bis jetzt. Ich mache sowas super gerne. Ich finde es super schön, da rumzulatschen, Erkenntnisse zu haben, mir langsam so diese Mathematik anzueignen, diese Rätsel zu lösen, immer mehr zu verstehen, finde ich super. Schade, wenn es am Ende nicht zu einer Erkenntnis kommt. Ist ja bei der echten Mathematik auch nicht, dass dann am Ende so, jetzt habe ich die Mathematik begriffen konnte. Für mich fängt dieses Spiel sehr gut das Gefühl ein, das ich hatte nach meinem ersten Jonathan Blow Vortrag. Ah ja. Und zwar ließ es mich intellektuell angeregt, aber emotional ambivalent zurück. Mhm. Und ich glaube, das ist ich mich nach Braid gefühlt. Ja, Braid ging mir auch, also Braid war auch ganz, ganz fürchterlich, wie das Spiel endet. Wo du dann nochmal in diese Wolkenwelt mit dieser Textwüste von abstrusen Zitaten, die da zusammengewürfelt sind, total unbefriedigend. Ja, fand aber ich das Teil mit den abstrusen Zitaten, das hat er ja auch wieder, zwar diesmal vorgelesen, aber wieder eingebaut. Ja. Und das fand ich bei Braid schon ganz bescheuert. Am Anfang hat sich ja noch so eine Geschichte angedeutet. Und die ist dann einfach im Nichts versackt, weil. Ja, boah. Die, das war sehr traurig an diese Braid. Ganzen Bücher bei Braid, die sind eine Frechheit. Ja. Also ich bin immer noch sehr, sehr positiv gegenüber The Witness gestimmt. Ich bin auch nicht negativ gestimmt, lustigerweise. Es ist einfach nur so ein... Aber es ist halt, was es ist, ne? Es ist, was es ist, ja. Es war keine verschwendete Lebenszeit und es hat Spaß gemacht, das durchzuspielen. Und ich denke, ich werde auch an Bonusbereich ein bisschen machen noch, wenn ich irgendwie Downtime habe. Aber so diese Motivation von jetzt weiterspielen oder jetzt nochmal neu spielen, die habe ich jetzt nicht. Okay, das kann ich mir vorstellen, dass ich die hätte, um noch Sachen zu entdecken, aber das weiß ich nicht genau. Was mir halt noch aufgefallen ist, wenn man das Spiel spielt, dann ist plötzlich alles so in Relation von dem, was man vorher über das Spiel gehört hat. Und alles, was ich vorher gehört habe, klang so wahnsinnig überhöht in dem Vergleich zu dem, was es ist. Ja. Also klar, es ist dieses System, was man lernt, ist in diesem Spiel drin. Und ist auch spannend, aber es ist teilweise so banal. Und gar nicht so super clever, sondern auch Sachen, die man oft schon gesehen hat. Ja. An Systemen. Definitiv. Ja, ja. Und das halt durchdekliniert bis zum allerletzten, in jede Richtung durchdekliniert. Wir machen die Algebra zu Ende und dann machen wir die Geometrie zu Ende und erst die natürlichen Zahlen und dann schreiben wir jede einzelne irrationale Zahl auf. Nachdem wir alle kombinieren miteinander. Also es war ein bisschen weniger magisch, als ich so dachte. Und das war halt bei Braid insofern anders, weil mit dem Zeitmechanismus hatte ich wirklich noch nichts gesehen vorher. Ja, vor allem kam das halt aus dem Nichts quasi. Ja, es ist halt irgendwie, es hatte nicht diese Erwartungshaltung, die halt dieses, das ist das nächste Spiel von Jonathan Blow irgendwie auslöst und die ja auch natürlich bedient wird, auch wenn Jonathan Blow sagt, hier, das ist nicht nur von mir, das ist von meinem Team, klar. Aber so dieses, dass ich denke, wenn The Witness nicht von Jonathan Blow wäre, dann hätte das vermutlich nicht so viel Erfolg und würde auch anders besprochen in der Presse. Ja, es ist halt, es ist dadurch, dass es ein Autorenspiel ist, kann es sich eine gewisse Hermetik leisten. Die ist auch zum Vorteil des Spiels, aber sie ist halt so als Effekt nicht reproduzierbar, glaube ich. Naja, ich muss schon sagen, es hat schon eine andere Qualität als, also wenn ich das jetzt mit The Talos Principle oder so vergleiche, das fühlt sich viel gewöhnlicher an, The Talos Principle. Das ist schon eher so dieses, dadurch, dass es einfach abstrakter ist, die Rätsel sind abstrakter, fühlt es sich schon anders an als andere Spiele. Aber es ist halt eigentlich diese Grundidee, die er auch immer wieder in seinen Vorträgen sagt, umgesetzt, gut umgesetzt, aber nicht außergewöhnlich umgesetzt, finde ich. Also ich fühlte mich halt wirklich erinnert an dieses, wie hieß das iOS-Spiel, Alcatraz oder so ähnlich. Okay, das kenne ich, glaube ich. Oder wir hatten das hier auch schon mal besprochen. Ich muss das mal raussuchen, wie es wirklich heißt. Aber es ist halt, es sind halt auch solche Maze-Puzzles. Natürlich jetzt mit weniger Mechaniken. Ach ja, ich erinnere mich. Ja. Mit weniger Mechaniken, aber halt auch progressiv schwieriger und halt ohne Insel, ja. Aber im Wesentlichen halt die gleiche Spielemechanik zumindest. Und da fühlte ich mich schon auch dran erinnert. So, also das hat das für mich dann schon nochmal ein bisschen in die Ebene vom Podest runtergehoben, dass das im Prinzip jetzt nicht mehr macht, sondern halt einfach mehr Variation hat und da noch mehr durchdekliniert. Aber es sind halt Puzzles und es macht keinen Hehl daraus, dass es nicht mehr sein will als Puzzle lösen. Also warum es, glaube ich, für mich trotzdem bis jetzt super funktioniert und ich glaube, dass es ein wichtiges Spiel ist, ist tatsächlich der Überbau. Also dass es halt nicht nur die einzelnen Puzzles sind, sondern wirklich diese Puzzles einen Raum aufmachen, der ausgefüllt wird. Ja. Im Grunde ist es fast so wie das Metagame zu Braid, wo Jonathan Blow sagt, okay, bei Braid habe ich das gemacht, aber die Leute haben es nicht verstanden. Ich mache es jetzt so klar, dass es das ist, was ich eigentlich erreichen wollte. Fast schon ein bisschen aufdringlich klar. Dass ich hier einen Raum aufmachen will und den durchdeklinieren. Ja, ja. Ja, also ich glaube, man kann The Witness durchaus empfehlen für Leute, die erstens Spaß an Puzzeln haben und zweitens keine niedrige Frustrationstoleranz. Ja, und die sich auch selber motivieren können. Ja, und genau. Dieses Motivieren finden können, tatsächlich das, was du gesagt hast, ein Puzzle gelöst zu haben und die Belohnung ist ein zweites. Ja. Ja. Was ist denn bei euch da los? Ich weiß es nicht. Hört man das? Ja, das hört man. Wie im Nachbarwohnung wird gestritten. Ah. Ah, okay. Okay. Ich hoffe mal, auf der Aufnahme hört man es nicht so stark. Ich habe mich gewundert gerade, was passiert. Nun ja, schönen Gruß an die Nachbarn in München. Ja. Ich wäre gerne hundertprozentig begeistert, aber irgendwie bin ich halt so leicht, zumindest emotional ambivalent. So. Ich bin sehr gespannt, wie das am Ende des Spiels dann ist. Also wenn tatsächlich das Ende vorbei ist und die Titel laufen, dann weiß ich immer mehr. Ja, ich bin auch gespannt, wie dann dein Urteil ist zu diesem Zeitpunkt. Ja. Bis dahin müssen wir allerdings noch ein bisschen warten. Aber wir behalten das im Auge. Und vielleicht spielt es ja Tobi auch noch, wenn es dann für iOS kommt oder so. Ja, gute Frage. Ja, wann kommt es denn wohl? Vielleicht noch 2016? Doch, bestimmt. Ich denke auch, dass es dieses Jahr noch kommt. Das Schöne ist, auf das nächste Spiel von Jonathan Blow braucht man gar nicht warten, weil das kommt so spät. Da ist wahrscheinlich Game of Thrones schon das nächste Buch erschienen. Fanboys vielleicht sind wir schon in Rente. Ja. Ja. Gut, wir schließen damit das Thema The Witness für diese Folge ab und damit schließen wir auch diese Folge ab quasi und verabschieden uns. Jo. Folge abschließen, der Letzte macht das Licht aus. Genau, ich drehe den Schlüssel rum und die Nachbarn streiten weiter. In diesem Sinne. Gerade umgefallen, glaube ich. Ja, ja. In diesem Sinne, streitet euch nicht so viel und schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dann. Servus. Tschüss, tschüss. This is all. Everybody knows. This is a song. This is a song. Everybody knows the words, 'cause I just said them all. This is a song. This is a song. Everybody knows the words, 'cause I just said them all. This is a song, this is a song. Everybody knows the words, 'cause I just said them all. This is a song, this is a song. Everybody knows the words, 'cause I just said them all. Song knows everybody, 'cause a word said this knows. All them I just said this is a song, just 'cause this song is all. Them words I just knows. Everybody said this, 'cause a song is just the words all said. This is a song, this is a song. Everybody knows the words, 'cause I just said them all. Woo! This is a song, this is a song. Everybody knows the words, 'cause I just said them all. Song, words, everybody just knows them. Just said the song, them just knows words. Said everybody song words knows. All them said just everybody words song. This is a song, this is a song. Everybody knows the words, 'cause I just said them all. This is a song, this is a song. Everybody knows the words, 'cause I just said them all.